Aus dem Spanischen übersetzt und digitalisiert für Unglaublichkeiten.com von MS vom 25.02.2007 bis 26.01.2009. Die Formatierung, Bilder, Seitenzahlen und so weiter wurden vom Original übernommen. Lediglich die letzten Zeilen wurden jeweils für die saubere Darstellung der Seitenumbrüche auf- bzw. abgerundet. Im vorliegenden chilenischen Scan fehlen die ersten zwei Innenseiten, da dieses eine Widmung von Miguel Serrano enthält, die auch noch im Scan zu entdecken ist und der Erzeuger wohl ein SZ nicht bekannt werden möchte, da Herr Serrano die Verbreitung seiner Bücher im Internet in jedweder Form nicht wünscht. Doch sind wir dankbar, dass dieser SZ dennoch ein PDF erstellte und somit diese Übersetzung hier möglich wurde. Also musste ich die Seite nachbauen, der Klappentext mit Bild konnte von mir nicht wiederhergestellt werden, kann aber vom Leser nachträglich eingefügt werden, falls eine bessere Kopie vom Original vorliegt. Ebenso wurde die letzte mit der vorletzten Seite vertauscht und in dieser Fassung von mir berichtigt. Die Vorlage hatte ich Anfang 2007 über Emule, die Tauschbörse, im Netz gefunden. Dieselbe chilenische Kopie ist zur Zeit der Erstellung dieser Übersetzung bei Thule Italia in http://www.thule-italia.net zu finden. Ich widme diese Arbeit Willi, nicht der im Buch erwähnte, der Opfer von Untermenschen wurde, und diese Verräter sollen wissen, dass sie bald aufgelöst werden. Sie haben aus Neid und Gier ihren Lebenssinn in der Rasse verraten, Willi aber wird bald nach Hause können.